Laut des südkoreanischen Rundfunksenders CBS vom 4. August entschied sich der Landesgerichtshof Gangju für das Verbot von Herausgabe und Verteilung der Erinnerungen des Ex-Präsidenten John Doofan. Im Buch verneinte der Landesverräter völlig das von ihm angeordnete und vollzogene Massaker in Gangju. Er bezeichnete in den Erinnerungen den Volksaufstand von Gangju als Rebellion und Putschversuch, behauptete einen Eingriff der nordkoreanischen Spezialtruppe in das Gangju-Ereignis und negierte die Schüsse gegen die Aufständischen vom Hubschrauber aus und das Feuern seiner Belagerungstruppe. Das erregte in allen sozialen Kreisen Südkoreas große Empörung.